Verheiratet oder vielleicht auch nicht verheiratet, wiederholte Chaco, während er unwillkürlich sein Pferd anhielt. Aber Rex, das ist ja hochpikant. Und dass ich erst heute davon höre und noch dazu durch Sie, der Sie sich von solchen Dingen doch zunächst entsetzt abwenden müssten, aber so seid ihr Konventikler. Schließlich ist all dergleichen doch eigentlich euer Lieblingsfeld. Und nun erzählen Sie weiter, ich bin neugierig wie ein Backfisch. Wer war denn nun der unglücklich Glückliche? Sie meinen, wenn ich Sie recht verstehe, wer es war, der diese ältere Komtesse heiratete. Nun, dieser glücklich-unglückliche, oder vielleicht auch umgekehrt, war auch Graf. Sogar ein italienischer. Vorausgesetzt, dass Sie dies als eine Steigerung ansehen. Und hatte natürlich einen echt italienischen Namen, Conte Ghiberti. Derselbe Name wie der des florentinischen Bildhauers, von dem die berühmten Türen herrühren. Welche Türen? Nun, die berühmten Baptisteriumstüren in Florenz, von denen Michelangelo gesagt haben soll, sie wären wert, den Eingang zum Paradiese zu bilden. Und diese Türen heißen denn auch, ihrem großen Künstler zu Ehren, die Ghibertischen Türen. Übrigens eine Sache, von der ein Mann wie Sie was wissen müsste. Ja, Rex, Sie haben gut reden von wissen müssen. Sie sind aus einem großen Hause, haben mutmaßlich einen frommen Kandidaten als Lehrer gehabt und sind dann auf Reisen gegangen, wo man so feine Dinge wegkriegt. Aber ich bin aus Ostrovo. Das ändert nichts. Doch, doch, Rex. Italienische Kunst, ich bitte Sie. Wo soll dergleichen bei mir herkommen, was Hänschen nicht lernt? Dabei bleibt es nun mal. Und ich erinnere mich noch ganz deutlich einer Auktion in Ostrovo, bei der, es war in einem kommerzienrätlichen Hause, schließlich ein roter Kasten zur Versteigerung kam. Ein Kasten mit Doppelbildern und einem Operngucker dazu, der aber keiner war. Und all das kaufte sich meine Mutter. Und an diesem Stereoskopenkasten, ein Wort, das ich damals noch nicht kannte, habe ich meine italienische Kunst gelernt. Die Türen waren aber nicht dabei. Was können Sie da groß verlangen? Ich habe, wenn Sie das Wort gelten lassen wollen, eine Panoptikumbildung. Rex lachte, und gleich viel. Also der Graf, der die ältere Comtesse Barbi heiratete, hieß Ghiberti. Seiner Ehe fehlten indes durchaus die Himmelstüren. So viel lässt sich mit aller Bestimmtheit sagen, und deshalb kam es zur Scheidung. Ja, mehr, die charmante Frau, charmant ist übrigens ein viel zu plebejes und minderwertiges Wort, hat in ihrer Empörung den Namen Ghiberti wieder abgetan und alle Welt nennt sie jetzt nur noch bei ihrem Vornamen. Und der ist Melusine. Melusine? Hören Sie, Rex, das lässt aber tief blicken. Unter diesem Gespräch waren sie bis an den Kremmer Damm herangekommen. Es dunkelte schon stark und ein Gewölk, das am Himmel hinzog, verbarg die Mondsichel. Ein paar Mal indessen trat sie hervor und dann sahen sie bei halber Beleuchtung das Hohenlohe-Denkmal, das unten im Luche schimmerte. Hinunterzureiten, was noch einmal flüchtig in Erwägung gezogen wurde, verbot sich. Und so setzten sie sich in einen munteren Trab und hielten erst wieder in Kremmen vor dem Gasthause zum Markgrafen Otto. Es schlug eben 9 von der Nikolaikirche. Drinnen war man bald in einem lebhaften Gespräch, in dem sich Rex über die in der Stadt herrschende Gesinnung und Kirchlichkeit zu unterrichten suchte. Der Wirt stellte der einen wie der anderen ein gleich gutes Zeugnis aus und hatte die Genugtuung, dass ihm Rex freundlich zunickte. Chaco aber sagte, »Sagen Sie, Herr Wirt, Sie haben da ein so schönes Billard. Ich habe mir jüngst erst sagen lassen, wenn es wirklich flott gehe, so könne man's im Jahr bis auf 3000 Mark bringen. Natürlich bei 12-stündigem Arbeitstag. Wie steht's damit? Für möglich halte ich es.« Die Barbis, der alte Graf und seine 2 Töchter, lebten seit einer Reihe von Jahren in Berlin, und zwar am Kronprinzenufer, zwischen Alsen- und Moltkebrücke. Das Haus, dessen erste Etage sie bewohnten, unterschied sich, ohne sonst irgendwie hervorragend zu sein, Berlin ist nicht reich an Privathäusern, die Schönheit und Eigenart in sich vereinigen, immerhin vorteilhaft von seinen Nachbarhäusern, von denen es durch 2 Terrainstreifen getrennt wurde. Der eine davon ein kleiner Baumgarten mit allerlei Buschwerk dazwischen, der andere ein Hofraum mit einem zierlichen, malerisch wirkenden Stallgebäude, dessen obere Fenster, hinter denen sich die Kutscherwohnung befand, von wildem Wein umwachsen waren. Schon diese Lage des Hauses hätte demselben ein bestimmtes Maß von Aufmerksamkeit gesichert. Aber auch seine Fassade mit ihren 2 Loggien links und rechts, ließ die des Weges kommenden unwillkürlich ihr Auge darauf richten. Hier, in eben diesen Lodgen, verbrachte die Familie mit Vorliebe die Früh- und Nachmittagsstunden und bevorzugte dabei, je nach der Jahreszeit, mal den zum Zimmer des alten Grafen gehörigen, im pompeianischen Rot gehaltenen Einbau, mal die gleichartige Loggia, die zum Zimmer der beiden jungen Damen gehörte. Dazwischen lag ein dritter, großer Raum, der als Repräsentations- und zugleich als Esszimmer diente. Das war mit Ausnahme der Schlaf- und Wirtschaftsräume das Ganze, worüber man Verfügung hatte. Man wohnte mithin ziemlich beschränkt, hing aber sehr an dem Hause, so dass ein Wohnungswechsel oder auch nur der Gedanke daran so gut wie ausgeschlossen war. Einmal hatte die liebenswürdige, besonders mit Gräfin Melusine befreundete Baronin Berchtesgaden einen solchen Wohnungswechsel in Vorschlag gebracht, aber nur um sofort einem lebhaften Widerspruche zu begegnen. »Ich sehe schon, Baronin, Sie führen den ganzen Lenne-Straßenstolz gegen uns ins Gefecht. Ihre Lenne-Straße. Nun ja, wenn es sein muss. Aber was haben Sie da groß? Sie haben den Lessing ganz und den Goethe halb. Und um beides will ich Sie beneiden und Ihnen auch die Spreewaldsammen in Rechnung stellen. Aber die Lenne-Straßenwelt ist geschlossen, ist zu. Sie hat keinen Blick ins Weite, kein Wasser, das fließt, keinen Verkehr, der flutet. Wenn ich in unserer Nische sitze, die lange Reihe der herankommenden Stadtbahnwaggons vor mir nicht zu nah und nicht zu weit und sehe dabei, wie das Abendrot den Lokomotivenrauch durchglüht und in dem Filigranwerk der Ausstellungsparktürmchen schimmert, was will Ihre grüne Tiergartenwand dagegen?« Und dabei wies die Gräfin auf einen gerade vorüberdampfenden Zug und die Baronin gab sich zufrieden. Ein solcher Abend war auch heute. Die Balkontür stand auf und ein kleines Feuer im Kamin warf seine Lichter auf den schweren Teppich, der durch das ganze Zimmer hinlag. Es mochte die sechste Stunde sein, und die Fenster drüben an den Häusern der anderen Seite standen wie in roter Glut. Ganz in der Nähe des Kamins saß Armgard, die jüngere Tochter, in ihren Stuhl zurückgelehnt, die linke Fußspitze leicht auf den Ständer gestemmt. Die Stickerei, daran sie bis dahin gearbeitet, hatte sie, seit es zu dunkeln begann, aus der Hand gelegt und spielte stattdessen mit einem Ballbecher, zu dem sie regelmäßig griff, wenn es galt, leere Minuten auszufüllen. Sie spielte das Spiel sehr geschickt und es gab immer einen kleinen hellen Schlag, wenn der Ball in den Becher fiel. Melusine stand draußen auf dem Balkon, die Hand an die Stirn gelegt, um sich gegen die Blendung der untergehenden Sonne zu schützen. »Armgard«, rief sie in das Zimmer hinein, »komm, die Sonne geht eben unter.« »Lass, ich sehe hier lieber in den Kamin. Und ich habe auch schon 12-mal gefangen.« »Wen?« »Nun, natürlich den Ball.« »Ich glaube, du fingst lieber wen anders. Und wenn ich dich so dasitzen sehe, so kommt es mir fast vor, als dächtest du selber auch sowas. Du sitzt so märchenhaft da.« »Ach, du denkst immer nur an Märchen und glaubst, weil du Melusine heißt, du hast sowas wie eine Verpflichtung dazu.« »Kann sein, aber vor allem glaube ich, dass ich es getroffen habe. Weißt du was? Nun? Ich kann es so leicht nicht sagen, du sitzt zu weit ab. Dann komm und sag mir's ins Ohr. Das ist zu viel verlangt, denn erstens bin ich die Ältere und zweitens bist du's, die was von mir will. Aber ich will es so genau nicht nehmen.« Und dabei ging Melusine vom Balkon her auf die Schwester zu, nahm ihr das Fangspiel fort und sagte, während sie ihr die Hand auf die Stirn legte, »Du bist verliebt.« »Aber Melusine, was das nun wieder soll? Und wenn man so klug ist wie du, verliebt, das ist ja gar nichts. Etwas verliebt ist man immer.« »Gewiss, aber in wen? Da beginnen die Fragen und die Finessen.« In diesem Augenblicke ging die Klingel draußen und Armgard horchte. »Wie du dich verrätst«, lachte Melusine, »du horchst und willst wissen, wer kommt.« Melusine wollte noch weitersprechen, aber die Tür ging bereits auf und Lizzi, die Kammerjungfer der beiden Schwestern, trat ein, unmittelbar hinter ihr ein Gersonscher Livreediener mit einem in einen Riemen geschnallten Karton. »Er bringt die Hüte«, sagte die Kammerjungfer. »Ach, die Hüte, ja, Armgard, da müssen wir freilich unsere Frage vertagen. Was doch wohl auch deine Meinung ist, bitte stellen Sie hin. Aber Lizzi, du bleibst und musst uns helfen, du hast einen guten Geschmack. Übrigens ist kein Stehspiegel da. Soll ich ihn holen? Nein, nein, lass unsere Köpfe, worauf es doch bloß ankommt, können wir schließlich auch in diesem Spiegel sehen. Ich denke, Armgard, du lässt mir die Vorhand. Dieser hier mit dem Heliotrop und den Stiefmütterchen, der ist natürlich für mich. Er hat den richtigen Frauencharakter. Fast schon Witwe. Unter diesen Worten setzte sie sich den Hut auf und trat an den Spiegel. Nun, Lizzi, sprich. Ich weiß nicht, Frau Gräfin, er scheint mir nicht modern genug. Der, den Komtesse Armgard eben aufsetzt, der würde wohl auch für Frau Gräfin besser passen, die hohen Straußfedern wie ein Ritterhelm und auch die Hutform selbst. Hier ist noch einer, fast ebenso und beinahe noch hübscher. Beide Damen stellten sich jetzt vor den Spiegel. Armgard, hinter der Schwester stehend und größer als dieselbe, sah über deren linke Schulter fort. Beide gefielen sich ungemein. Und schließlich lachten sie, weil jeder der anderen ansah, wie hübsch sie sich fand. »Ich möchte doch beinahe glauben«, sagte Melusine, kam aber nicht weiter, denn in eben diesem Augenblicke trat ein in schwarzen Frack und Escarpins gekleideter alter Diener ein und meldete »Rittmeister von Stechlin«. Unmittelbar darauf erschien denn auch Woldemar selbst und verbeugte sich gegen die Damen. »Ich fürchte, dass ich zu sehr ungelegener Stunde komme.« »Ganz im Gegenteil, lieber Stechlin. Um wessen Willen quälen wir uns denn überhaupt mit solchen Sachen? Doch bloß um unserer Gebieter willen, die man ja vielleicht leider auch noch hat, wenn man sie nicht mehr hat. Immer die liebenswürdige Frau. Keine Schmeicheleien. Und dann, diese Hüte sind wichtig. Ich nehme es als eine Fügung, dass sie gerade hinzukommen. Sie sollen entscheiden. Wir haben freilich schon Lizzis Meinung angerufen, aber Lizzi ist zu diplomatisch. Sie sind Soldat und müssen mehr Mut haben. Armgard, sprich auch, du bist nicht mehr jung genug, um noch ewig die Verlegene zu spielen. Ich bin sonst gegen alle Gutachten, namentlich in Prozesssachen, ich weiß ein Lied davon zu singen. Aber ein Gutachten von Ihnen, da lasse ich all meine Bedenken fallen. Außerdem bin ich für Autoritäten. Und wenn es überhaupt Autoritäten in Sachen von Geschmack und Mode gibt, wo wären sie besser zu finden als im Regiment Ihrer kaiserlich-königlichen Majestät von Großbritannien und Indien? Irland lasse ich absichtlich fallen und nehme lieber Indien, woher aller gute Geschmack kommt, alle alte Kultur, alle Schals und Teppiche, Buddha und die weißen Elefanten. Also antreten, Armgard, du natürlich an den rechten Flügel, denn du bist größer. Und nun, lieber Stechlin, wie finden Sie uns? Aber, meine Damen, keine Feigheiten. Wie finden Sie uns? Unendlich nett. Nett, verzeihen Sie, Stechlin, nett ist kein Wort. Wenigstens kein nettes Wort. Oder wenigstens ungenügend. Also schlankweg entzückend. Das ist gut. Und zur Belohnung die Frage, wer ist entzückender? Aber Frau Gräfin, das ist ja die reine Geschichte mit dem seligen Paris. Bloß er hat es viel leichter, weil es drei waren, aber zwei. Und noch dazu Schwestern. Wer? Wer? Nun, wenn es denn durchaus sein muss, Sie, gnädigste Frau. Schändlicher Lügner. Aber wir behalten diese zwei Hüte. Lizzi, gib all das andere zurück. Und Jeserich soll die Lampen bringen. Draußen ein Streifen Abendrot und hier drinnen ein verglimmendes Feuer. Das ist denn doch zu wenig oder, wenn man will, zu gemütlich. Die Lampen hatten draußen schon gebrannt, sodass sie gleich da waren. Und nun schließen Sie die Balkontür, Jeserich, und sagen Sie es Papa, dass der Herr Rittmeister gekommen. Papa ist nicht gut bei Wege, wieder die neuralgischen Schmerzen, aber wenn er hört, dass Sie da sind, tut er ein Übriges. Sie wissen, Sie sind sein Verzug. Man weiß immer, wenn man Verzug ist. Ich wenigstens habe es immer gewusst. Das glaube ich. Das glaube ich. Wie wollen Sie das erklären? Einfach genug, gnädigste Gräfin. Jede Sache will gelernt sein. Alles ist schließlich Erfahrung. Und ich glaube, dass Ihnen reichlich Gelegenheit gegeben wurde, der Frage Verzug oder Nichtverzug praktisch näher zu treten. Gut herausgeredet. Aber nun, Armgard, sage dem Herrn von Stechlin, ich persönlich getraue mich's nicht, dass wir in einer halben Stunde fort müssen. Opernhaus. Tristan und Isolde. Was sagen Sie dazu? Nicht zu Tristan und Isolde, nein, zu der heikleren Frage, dass wir eben gehen im selben Augenblick, wo Sie kommen. Denn ich sehe es Ihnen an, Sie kamen nicht so bloß um 5 o'clock teas willen. Sie hatten es besser mit uns vor. Sie wollten bleiben. Ich bekenne, also getroffen. Und zum Zeichen, dass Sie großmütig sind und Verzeihung üben, versprechen Sie, dass wir Sie bald wiedersehen. Recht, recht bald. Ihr Wort drauf. und dem Papa, der sie vielleicht erwartet, wenn es Jeserich für gut befunden hat, die Meldung auszurichten, dem Papa werde ich sagen, sie hätten nicht bleiben können. Eine Verabredung, Club oder sonst was. Während Woldemar nach diesem abschließenden Gespräch mit Melusine die Treppe hinabstieg und auf den nächsten Droschkenstand zuschritt, saß der alte Graf in seinem Zimmer und sah, den rechten Fuß auf einen Stuhl gelehnt, durch das Balkonfenster auf den Abendhimmel. Er liebte diese Dämmerstunde, drin er sich nicht gerne stören ließ. Am wenigsten gern durch vorzeitig gebrachtes Licht. Und als Jeserich, der das alles wusste, jetzt eintrat, war es nicht, um dem alten Grafen die Lampe zu bringen, sondern nur, um ein paar Kohlen aufzuschütten. »Wer war denn da, Jeserich?« »Der Herr Rittmeister.« »So, so. Schade, dass er nicht geblieben ist. Aber freilich, was soll er mit mir? Und der Fuß und die Schmerzen, dadurch wird man auch nicht interessanter. Armgard und nun gar erst Melusine, ja, da geht es. Da redet sich's schon besser und das wird der Rittmeister wohl auch finden. Aber so viel ist richtig, ich spreche gern mit ihm.« Er hat so was Ruhiges und Gesetztes und immer schlicht und natürlich. Meinst du nicht auch? Jeserich nickte. Und glaubst du nicht auch, denn warum käme er sonst so oft, dass er was vorhat? Glaub ich auch, Herr Graf. Na, was glaubst du? Oh Gott, Herr Graf. Ja, Jeserich, du willst nicht raus mit der Sprache, das hilft dir aber nichts. Wie denkst du dir die Sache? Jeserich schmunzelte, schwieg aber weiter, weshalb dem alten Grafen nichts übrig blieb, als seinerseits fortzufahren. Natürlich passt Armgard besser, weil sie jung ist. Es ist so mehr das richtige Verhältnis und überhaupt, Armgard ist sozusagen dran. Aber weiß der Teufel, Melusine? Freilich, Herr Graf. Also du hast doch auch sowas gesehen. Alles dreht sich immer um sie. Wie denkst du dir nun den Rittmeister? Und wie denkst du dir die Damen? Und wie steht es überhaupt? Ist es die oder ist es die? Tja, Herr Graf, wie soll ich darüber denken? Mit Damen weiß man ja nie. Vornehm und nicht vornehm, klein und groß, arm und reich, das ist alleins. Mit unserer Lizzie ist es gerade ebenso wie mit Gräfin Melusine. Wenn man denkt, es ist so, dann ist es so. Und wenn man denkt, es ist so, dann ist es wieder so. Wie meine Frau noch lebte, Gott hab sie selig, die sagte immer, tja, Jeserich, was du dir bloß denkst, wir sind eben ein Rätsel. Ach Gott, sie war ja mal einfach, aber das können Sie mir glauben, Herr Graf. So sind sie alle. Hast ganz recht, Jeserich. Und deshalb können wir auch nicht gegen an. Und ich freue mich, dass du das auch so scharf aufgefasst hast. Du bist überhaupt ein Menschenkenner. Wo du es bloß her hast. Du hast sowas von einem Philosophen. Hast du schon mal einen gesehen? Nein, Herr Graf, wenn man so viel zu tun hat und immer Silber putzen muss. Ja, Jeserich, das hilft doch nun nicht. Davon kann ich dich nicht freimachen. Nein, nein, so meine ich es ja auch nicht, Herr Graf. Und ich bin ja auch fürs Alte. Gute Herrschaft und immer denken, man gehört so halb wie mit dazu. Dafür bin ich. Und manche sollen ja auch halb mit dazugehören. Aber ein bisschen anstrengend ist es doch mitunter. Und man ist doch am Ende auch ein Mensch. Na, nur höre, Jeserich. Das habe ich dir doch noch nie abgesprochen. Nein, nein, Herr Graf. Gott, man sagt sowas bloß. Aber ein bisschen ist es doch damit. Woldemar, wie Rex seinem Freunde Chaco, als beide über den Kremmerdamm ritten, ganz richtig mitgeteilt hatte, verkehrte seit Ausgang des Winters im Barbyschen Hause, das er sehr bald vor anderen Häusern seiner Bekanntschaft bevorzugte. Vieles war es, was ihn da fesselte, voran die beiden Damen, aber auch der alte Graf. Er fand Ähnlichkeiten selbst in der äußeren Erscheinung zwischen dem Grafen und seinem Papa. Und in seinem Tagebuche, das er trotz sonstiger Modernität in altmodischer Weise von jung an führte, hatte er sich gleich am ersten Abend über eine gewisse Verwandtschaft zwischen den beiden geäußert. Es hieß da und am 18. April, ich kann Wedel nicht dankbar genug sein, mich bei den Barbies eingeführt zu haben. Alles, was er von dem Hause gesagt, fand ich bestätigt. Diese Gräfin, wie charmant, und die Schwester ebenso, trotzdem größere Gegensätze kaum denkbar sind. An der einen alles Temperament und Anmut, an der anderen alles Charakter oder, wenn das zu viel gesagt sein sollte, Schlichtheit, Festigkeit. Es bleibt mit den Namen doch eine eigene Sache. Die Gräfin ist ganz Melusine und die Comtesse ganz Armgard. Ich habe bis jetzt freilich nur eine dieses Namens kennengelernt, noch dazu bloß als Bühnenfigur. Und ich musste beständig an diese denken, wie sie da, ich glaube es war Fräulein Stolberg, die ja auch das Maß hat, dem Landvogt so mutig in den Zügel fällt. Ganz so wirkt Comtesse Armgard. Ich möchte beinahe sagen, es lässt sich an ihr wahrnehmen, dass ihre Mutter eine richtige Schweizerin war. Und dazu der alte Graf, wie ein Zwillingsbruder von Papa, derselbe Bismarckkopf, dasselbe humane Wesen, dieselbe Freundlichkeit, dieselbe gute Laune. Papa ist aber ausgiebiger und auch wohl origineller. Vielleicht hat der verschiedene Lebensgang diese Verschiedenheiten erst geschaffen. Papa sitzt nun seit richtigen 30 Jahren in seinem Ruppiner Winkel fest, der Graf war ebenso lange draußen. Ein Botschaftsrat ist eben was anderes als ein Ritterschaftsrat. Und an der Themse wächst man sich anders aus als am Stechlin. Unseren Stechlin dabei natürlich in Ehren. Trotzdem, die Verwandtschaft bleibt. Und der alte Diener, den Sie Jeserich nennen, der ist nun schon ganz und gar unser Engelke, von Kopf bis zur Zeh. Aber was am verwandtesten ist, das ist doch die gesamte Hausatmosphäre, das Liberale. Papa selbst würde zwar darüber lachen, er lacht über nichts so sehr wie über Liberalismus. Und doch kenne ich keinen Menschen, der innerlich so frei wäre, wie gerade mein guter Alter. Zugeben wird es freilich nie und wird in dem Glauben sterben, morgen tragen sie einen echten alten Junker zu Grabe. Das ist er auch, aber doch auch wieder das volle Gegenteil davon. Er hat keine Spur von Selbstsucht. Und diesen schönen Zug, ach so selten, den hat auch der alte Graf. Nebenher freilich ist er Weltmann, und das gibt dann den Unterschied und das Übergewicht. Er weiß, was Sie hierzulande nicht wissen oder nicht wissen wollen, dass hinterm Berge auch noch Leute wohnen und mitunter noch ganz andere. Das waren die Worte, die Woldemar in sein Tagebuch eintrug. Von allem, was er gesehen, war er angenehm berührt worden, auch von Haus und Wohnung. Und dazu war guter Grund da, mehr, als er nach seinem ersten Besuche wissen konnte. Das von der gräflichen Familie bewohnte Haus mit seinen Lodgen und seinem diminutiven Hof und Garten teilte sich in zwei Hälften, von denen jede noch wieder ihre besonderen Annexe hatte. Zu der Belletage gehörte das zur Seite gelegene pittoreske Hof- und Stallgebäude, drin der gräfliche Kutscher, Herr Imme, residierte, während zudem die zweite Hälfte des Hauses bildendem Hochparterre ziemlich selbstverständlich noch das kleine, niedrige Souterrain gerechnet wurde, drin außer Portier Hartwig selbst, dessen Frau, sein Sohn Rudolf und seine Nichte Hedwig wohnten. Letztere freilich nur zeitweilig, und zwar immer nur dann, wenn sie, was allerdings ziemlich häufig vorkam, mal wieder ohne Stellung war. Die Wirtin des Hauses, Frau Hagel, Versicherungssekretär Schickedanz, hätte diesen gelegentlichen Aufenthalt der Nichte Hartwigs eigentlich beanstanden müssen, ließ es aber gehen, weil Hedwig ein heiteres, quickes und sehr anstelliges Ding war und manches besaß, was die Schickedanz mit der Ungehörigkeit des ewigen Dienstwechsels wieder aussöhnte. Die Schickedanz, eine Frau von 60, war schon verwitwet, als im Herbst 85 die Barbies einzogen. Comtesse Armgard, damals erst 10-jährig. Frau Schickedanz selbst war um jene Zeit noch in Trauer, weil ihr Gatte, der Versicherungssekretär, erst im Dezember des voraufgegangenen Jahres gestorben war, 3 Tage vor Weihnachten. Ein Umstand, auf den der Hilfsprediger, ein junger Kandidat, in seiner Leichenrede beständig hingewiesen und die gewollte Wirkung auch richtig erzielt hatte. Allerdings nur bei der Schickedanz selbst und einigermaßen auch bei der Frau Hartwig, die während der ganzen Rede beständig mit dem Kopf genickt und nachträglich ihrem Manne bemerkt hatte, »Ja, Hartwig, da liegt doch was drin.« Hartwig selber indes, der im Gegensatz zu den meisten seines Standes humoristisch angeflogen war, hatte für die merkwürdige Fügung von 3 Tage vor Weihnachten nicht das geringste Verständnis gezeigt, vielmehr nur die Bemerkung dafür gehabt, »Ich weiß nicht, Mutter, was du dir eigentlich dabei denkst. Ein Tag ist wie der andere, mal muss man ran.« Worauf die Frau jedoch geantwortet hatte, »Ja, Hartwig, das sagst du so immer. Aber wenn du dran bist, dann rätst du anders.